Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute hören Sie Scardanelli von Stefan Hermlin. Ein Hörspiel aus dem Jahr 1970. Also dort oben? Eben da. Ein hübscher Platz neben der Weide. Doch weicht mir aus treuem Sinn auch da mein Neckar nicht mit seinen lieblichen Wiesen und Uferweiden. Der Blick geht auf Pindos und Helikon. Das Haus? Gehört dem Tischlermeister Zimmer. Wohlhabender Mann. Übrigens gebildet. Liest die zeitgenössischen Philosophen und Dichter. Hier also. Und wie lange schon? An die 20 Jahre. In diesem Turm neben dem Landeplatz der Stocherkähne. Hart unter dem Stift, in dem er mit Hegel und Schelling seine Studien trieb. Sein Tag ist äußerst einfach. Gerade im Sommer, wo er überhaupt viel unruhiger und gequälter ist, steht er sehr früh auf. Wenn er nicht schon nachts durchs Haus hin und her geschlichen ist. Vor oder mit der Sonne. Er geht sofort hinaus, um im Zwinger zu spazieren. Zwinger, das Gärtchen zwischen Mauer und Haus. Der Spaziergang währt 4 oder 5 Stunden. Er wird müde. Gern unterhält er sich damit, dass er ein Schnupftuch nimmt und auf die Zaunpfähle schlägt oder das Gras ausrauft und aus Gras und Blumen Kränze bindet. Was er findet, ein Stück Eisen oder Leder, da steckt er ein und nimmt es mit. Die ganze Zeit spricht er mit sich selbst, fragt sich und antwortet sich, bald mit Ja, bald mit Nein, häufig mit beidem. Er verneint gern. Gestern bin ich mit ihm ausgegangen. Er ist, seitdem mein Vater seine Zwetschgen heruntergetan hat, nicht mehr aus dem Haus gekommen. Damals war er auch mit draußen und lachte recht, wenn man schüttelte und die Zwetschgen ihm auf den Kopf fielen. Im Heimgehen begegnete uns Professor Konz und nannte ihn Herr Magister. 3 Tage nachher brach er aus und sagte in der Heftigkeit, ich bin kein Magister, ich bin fürstlicher Bibliothekarius. Jetzt ist er aber wieder ganz ruhig. Vor seinem Zimmer hört man innen reden. Man glaubt, er habe Besuch. Der Tischler sagt aber, gehen Sie nur hinein, der redet bloß mit sich selber, Tag und Nacht. Hagere Gestalt. Unaufhörliche Komplimente. Seine Manieren wären eigentlich anmutig, wenn sie nicht so krampfhaft wären. Die Stirn ist hoch, der Blick freundlich, aber erloschen. Die zerstörenden Spuren der Krankheit in den Wangen, an der Nase, über dem Auge, Konvulsionen. Herr Bibliothekar? Gurun, eurer Heiligkeit doch näher zu treten. Eure Majestät? Herr Baron, hochwürdiger Herr. Herr Bibliothekar Hölderlin. Ich bin nicht mehr von demselben Namen. Es kommen übrigens viele Leute zu ihm. Schaudernde Neugier, neugierige Schauder. Lange halten sie es bei ihm nicht aus. Er langweilt sie bald. Er empfängt Besucher stets höflich, aber sehr ungern. Herr Bibliothekar, ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie mir ein paar Strophen zum Andenken niederschreiben wollten. Wie Eure Heiligkeit befehlen. Soll ich über Griechenland, Frühling, Zeitgeist? Zeitgeist. Zeitgeist, wenn ich bitten darf. Sofort. Die Menschen finden sich in dieser Welt zum Leben, wie Jahre sind. Wie Zeiten höher streben. So wie der Wechsel ist, ist übrig vieles Wahre. Das Dauer kommt in die verschiedenen Jahre. Vollkommenheit vereint sich so in diesem Leben, dass diesem sich bequemt der Menschen edles Streben. 24. Mai 1748 mit Untertänigkeit Scardanelli. Die Gedichte, die mir Sinclair von ihm vorlas. Ach, was ist die Sprache für ein Heiligwesen. Er war mit ihr verbündet. Sinclair gab mir den Ödipus, den Hölderlin aus dem Griechischen übersetzt hat. Er sagte, man könne ihn so wenig verstehen oder wolle ihn so übel verstehen, dass man die Sprache für Spuren von Verrücktheit erklärt. So wenig verstehen die Deutschen, was ihre Sprache Herrliches hat. Bettina von Arnim. Weh, weh. Weh, weh. Ach, wohin auf Erden? Jo, Dämon, wo reißest du hin? Jo, Nachtwolke mein, du Furchtbare, umwogend, unbezähmt, unüberwältigt. O mir, wie fährt in mich mit diesen Stacheln ein Treiben der Übel? Griechisch kann er auch nicht. Wirf aus dem Lande mich so schnell du kannst, wo ich mit Menschen ins Gespräch nicht komme. Ich wollte ihm Bücher geben und dachte, den Homer werde er doch lesen. Ich brachte ihm eine Übersetzung. Aber er nahm sie nicht an. Er hat Furcht davor, sich zu beunruhigen. Was liest er? Klopstock, Gleim, Kronek. Eigenes? Oft laut im Hyperion. Nichts anderes. In den Gedichten? Niemals. So kam ich unter die Deutschen. Gute Nachricht, Herr Bibliothekar. Man hat den Hyperion wieder aufgelegt. So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefasst. Sehen Sie, Majestät, ein Komma. Und war gefasst, noch weniger zu finden. Einmal hatte ich ihm gesagt, dass auf den Abend Konzert sei. Ich wollte ihm diesen Genuss verschaffen. Aber man konnte es nicht wagen. Vielleicht hätte die Musik zu starken Eindruck auf ihn gemacht. Man musste auch die Ungezogenheit der Studenten fürchten. Die Musik hat ihn noch nicht ganz verlassen. Er spielt noch richtig Klavier. Aber höchst sonderbar. Der immerwährende Verdruss, die Einschränkung, die ungesunde Luft, die schlechte Kost. Soll ich einst sagen müssen, meine Universitätsjahre verbitterten mir das Leben für immer? Einen herrlichen Traum hatte ich. Du standst oben, wo man ins Kloster geht. Wirst es wohl noch wissen. Ach, vergangene Zeiten, wo ich dich so oft sah, strecktest deine Arme sehnend nach mir aus. Gott im Himmel, welcher Anblick, deine schwarze Kutte. Alles wieder wie vorher. Luise Nast. Herzogliche Durchlaucht. Die Gebrechen des Stifts. Ekel vor dem soliden Studio, oberflächliche Kenntnisse, Journalengelehrsamkeit, Verachtung der Theologie, Hang mit heterodoxen Meinungen zu prahlen, Erschlaffung und Trägheit, Hang zur Frivolität und Wohlleben, Geringschätzung der Gesetze, Unbotmäßigkeit, falscher Freiheitssinn. Wir müssen dem Vaterland und der Welt ein Beispiel geben, dass wir nicht geschaffen sind, um mit uns nach Willkür spielen zu lassen. Unsere jungen Leute sind größtenteils von dem Freiheitsschwindel angesteckt. Der Missbrauch fürstlicher Gewalt wird schrecklich werden. Bete für die Franzosen, die Verfechter der menschlichen Rechte. Die Stipendiaten Hegel und Hölderlin sollen dabei gewesen sein, als man einen Freiheitsbaum aufstellte. Übrigens auch der Stipendiat Schelling. Bruder Neufer, Bruder Hölderlin, Bruder Schelling, Bruder Hegel. Die Losung heißt Vernunft, Freiheit und die unsichtbare Kirche. Ihre herzogliche Durchlaucht erfahren, dass die Stimmung im Stift äußerst demokratisch sein soll. Nun wird's bald sich entscheiden zwischen Frankreich und den Österreichern. Wir kriegen schlimme Zeit, wenn die Österreicher gewinnen. Wir sind alle gute württembergische Untertanen. Ruhe! Leider gibt es Beweise dafür, dass im Stift die französische Anarchie und der Königsmord öffentlich verteidigt werden. Was einem nicht alles nachgesagt wird. Doch sehe ich die Gefahr, die gute Meinung des Publikums und vielleicht eurer herzoglichen Durchlaucht gnädigste Zufriedenheit zu verlieren. Also? Ein Wink von eurer herzoglichen Durchlaucht wird mit der ehrfurchtsvollsten Unterwürfigkeit befolgt werden, mit welcher ich bisher alle gnädigsten Befehle und Verordnungen befolgt zu haben, mir bewusst bin. Wie ist das mit Schiller? Erinnern Sie sich noch an Schiller, Herr Bibliothekar? Goethe hat er doch auch gekannt. Denken Sie manchmal an Goethe? Ich kenne ihn nicht. Aber Schiller, Herr Bibliothekar, Sie haben ihm, glaube ich, noch Ihren Sophokles geschickt. Nein. Ihm nicht. Ich rechne überhaupt auf Hölderlin. Er ist sehr fleißig und an Talent fehlt es ihm nicht einmal, in der literarischen Welt etwas Rechtes zu werden. Wie die freundliche Heimat winkt es von oben herab. Und auf die Gipfel der Alpen möchte ich wandern und rufen von da dem eilenden Adler, dass er, wie einst in die Arme des Zeus den seligen Knaben, aus der Gefangenschaft in des Äthers Halle mich trage. Den beiden mir überschickten Gedichten bin ich nicht ganz ungünstig. Beide Gedichte drücken ein sanftes, in Genügsamkeit sich auflösendes Streben aus. Es freut mich, dass Sie meinem Freund und Schutzbefohlenen nicht ganz ungünstig sind. Er hat eine heftige Subjektivität. Sein Zustand ist gefährlich, da solchen Naturen so schwer beizukommen ist. Ehe man mehr von dem Verfasser gesehen hätte, dass man wüsste, ob er noch andere Moyens hat, wüsste ich nicht, was ihm zu raten wäre. In beiden Gedichten sind gute Ingredienzien zu einem Dichter, die aber allein keinen Dichter machen. Schiller, Verehrungswürdiger, warum muss ich so arm sein und so viel Interesse haben um den Reichtum eines Geistes? Würdigen Sie mich zuweilen eines aufmerksamen Blicks. Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen. Aber ich wusste nicht recht, ob das Gute auch Stich halten würde, das ich darin zu bemerken glaubte. Aufrichtig, es ist nicht das erste Mal, dass mich der Verfasser an mich mahnte. Don Carlos, für lange Zeit die Zauberwolke, in die gehüllt, ich nicht zu früh das Kleinliche und Barbarische der Welt sah. Ich will Ihnen nur auch gestehen, Schiller, lieber Freund, dass mir etwas von Ihrer Art und Weise aus den Gedichten entgegensprach. Aber Sie haben weder die Fülle noch die Stärke noch die Tiefe Ihrer Arbeiten. Herr Hofrat Schiller, ich war immer in Versuchung, Sie zu sehen und sah Sie immer nur, um zu fühlen, dass ich Ihnen nichts sein konnte. Dass er das Gedicht an die Natur nicht aufnahm, daran hat er nicht recht getan. Übrigens ist es ziemlich unbedeutend, ob ein Gedicht mehr oder weniger von uns in Schillers Almanach steht. Wir werden doch, was wir werden sollen. Auf den Oktober werde ich wahrscheinlich eine Hofmeisterstelle beziehen. Ich wollte Ihnen einmal wieder in meiner ganzen Bedürftigkeit erscheinen. Wollte Sie um Ihre Meinung fragen über manches, was mich jetzt beschäftigt. Und wollte ein paar freundliche Worte mir von Ihnen erbeuten. Aber ich muss abbrechen. Wollen Sie die Güte haben, mich der Frau Hofrätin zu empfehlen? Haben Sie mich aufgegeben? Von Ihnen dependiere ich unüberwindlich. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen den ersten Band meines Hyperion beizulegen. Möchten die Gedichte, die ich beilege, doch einer Stelle in Ihrem Musenalmanach gewürdigt werden können? Ich habe im Sinne, die literarischen und poetischen Versuche, die ich unter den Händen habe, nach und nach in einem Journal herauszugeben. Ich bin deswegen so frei, Sie um einige Beiträge zu bitten. Wenn Sie es nicht gegen Ihre Würde finden sollten, dies Zeichen Ihrer Gunst und Güte mir öffentlich zu geben. Haben Sie mich aufgegeben? Gern würde ich Ihr Verlangen wegen der Beiträge erfüllen, wenn ich nicht so arm an Zeit und so eng an mein gegenwärtiges Geschäft gebunden wäre. Mein Wunsch, einmal in Jena, in Ihrer Nähe zu leben, ist mir beinahe zur Notwendigkeit geworden. Ich habe meist als Erzieher gelebt und habe die Unzufriedenheit anderer oder ihr drückend Mitleiden erfahren. Wenn ich nach Jena ginge und da versuchte, den größeren Teil meiner Zeit zu Vorlesungen zu verwenden, ich friere und starre in den Winter, der mich umgibt. So eisern mein Himmel ist, so steinern bin ich. Ich möchte wissen, ob diese Schmidt, diese Richter, diese Hölderlins absolut und unter allen Umständen so subjektivisch, so überspannt, so einseitig geblieben wären, oder ob nur der Mangel einer ästhetischen Nahrung und Einwirkung von außen und die Opposition der empirischen Welt, in der sie leben, gegen ihren idealischen Hang diese unglückliche Wirkung hervorgebracht hat. Gestern ist Hölderlein bei mir in Frankfurt gewesen. Er sieht etwas gedrückt und kränklich aus, aber er ist wirklich liebenswürdig. Ich habe ihm besonders geraten, kleine Gedichte zu machen. Wachen Sie auf, Herr Magister, und machen Sie kleine Gedichte. Wer sprach da? Das war Goethe. Ich kenne ihn nicht. Sich sein Leben nicht einrichten können. Andern ist es gelungen. Vielen nicht. Nach dem Tübinger Stift ist er Hofmeister. Der übliche Notberuf deutscher Dichter und Philosophen. Man muss eben denken, dass man die Ehre, unter die gebildetere Klasse zu gehören, überall mit etwas Schmerz bezahlen muss. Man sollte das nicht dramatisieren. Also zunächst, auf Schillers Empfehlung, nach Waltershausen zu Herrn und Frau von Kalb. Eine große Reise. Von Bamberg bis Coburg hatte ich den ganzen Tag über das himmlische Tal, das von der Itze durchflossen wird, vor und hinter mir. Im Vorbeigehen in ganz Franken bemerkte ich zu meinem großen Verdrusse, wie ihr denken könnt, laute Unzufriedenheit mit der wohltätigen preußischen Regierung. In Nürnberg haben die Grobschmiede Saint-Antoine zu Deutsch ediert, Obst und Fleisch taxiert und den Patriziern etwas vom Aufhängen verstehen gegeben. In Coburg haben die Bürger bei einem Brand die Miliz geprügelt und so weiter. Verdächtige Töne. Der Major von Kalb und seine Frau waren übrigens ausgezeichnete Leute. Dass die Sache nicht gut abging, lag nicht an Ihnen, auch nicht an Hölderlin. Charlotte von Kalb ahnte wohl, mit wem sie es zu tun hatte. Sicher hatte sie Steutlins Musenalmanach durchgesehen. Nicht nur geahnt, gewusst. Es gibt Briefe. Die Episode in Waltershausen hat etwas Komisches. Der Hofmeister tagsüber mit dem Unterricht, nachts mit der Überwachung seines Zöglings beschäftigt. Zunächst ist er zufrieden. Ein schönes Haus, aufgeklärte, höfliche Leute, viel Freiheit, ein reizender Zögling. Leider, wie sich später zeigt, mit etwas behaftet, das man damals für ein Laster hielt. Aber später hat er einmal bemerkt, der Hofmeister sei das fünfte Rad am Wagen. Er ist ein Rad, welches schnell läuft. Um deines Reichtums willen musst du betteln gehen. Immer ließ sich alles zuerst einmal gut an, auch in Jena, wo er bei Fichte hörte, Schiller freundlich war, wohin selbst aus Weimar ein aufmerksamer Blick drang. Aber es wurde nichts draus. Die zweite Hofmeisterstelle in Frankfurt. Der Bankier Gontard, noch jung, einäugig durch einen Unfall, ein Parvenu, der seine Grenzen kennt. Die Börsenkurse kenne ich aufs Haar. Mehr nicht. Er war auch zuerst nicht eifersüchtig auf den schönen Hauslehrer, den ein paar berühmte Leute kannten und von dem der erste Teil eines Romans erschien. Nur saß der Hauslehrer jedes Mal bei Suzette, wenn der Bankier nach Hause kam. Es soll zu einer hässlichen Szene gekommen sein. Liebster Neufer, ich habe meine Lage verändert und habe im Sinn, hier in Homburg zu privatisieren. Ich war durch mancherlei Leiden so zerrissen. Und dann hat er wohl gewartet. Er hat in Homburg auf Suzette gewartet, das heißt auf ein Zeichen von Zeit zu Zeit. Auf die Möglichkeit, eine Zeitschrift zu gründen, auf Schillers Hilfe. In Stuttgart bei Landauer auf Stunden geben und auf Halten von Vorträgen. In der Schweiz bei einem Gonzenbach kann er dann wieder Hofmeister sein. Herr von Gonzenbach ist aber ein genauer Beobachter. Mit dem Hofmeister ist nicht alles in Ordnung. Alles dünkt mir seltene Tage. Die Tage der schönen Menschlichkeit. Die Tage sicherer, furchtloser Güte. Was meint er? Ich denke, mit Krieg und Revolution hört auch jener moralische Burias, der Geist des Neides, auf. Und eine schönere Geselligkeit als nur die ehern bürgerliche mag reifen. Wovon redet er? Er hat den Frieden von Lunéville im Auge, von dem er allzu viel erhofft. Aber das dürfte Herrn von Gonzenbach nicht stören. Da ist etwas anderes. Überhaupt ist seit ein paar Wochen ein wenig bunt in meinem Kopf. Das hat er bemerkt. Und schreibt dem Hofmeister höflich: Ich bedauere von Herzen, dass uns das Schicksal so bald wieder trennen soll. Noch einmal zurück nach Frankfurt. Er ging also weg. Lieber Hölder, ich halte es fast nicht aus, dass du fort bist. Ich war heute bei Herrn Hegel. Dieser sagte, du hättest es schon lange im Sinn gehabt. Als ich wieder zurückging, begegnete mir Herr Hänisch. Er fragte Diette, wo du wärst. Diette sagte, du wärst fortgegangen. Er wollte eben auch zu Herrn Hegel gehen und nach dir fragen. Er begleitete mich und fragte, warum du fortgegangen wärst und sagte, es schmerzte ihn recht sehr. Komm bald wieder bei uns, mein Holder. Bei wem sollen wir sonst lernen? Hier schicke ich dir noch Tabak. Und der Herr Hegel schickte hier das 6. Stück von Postels Annalen. Von dem, der das Herz meines Herzens nicht schonte, muss die kleinste Gefälligkeit mir wie Gift sein. Aus diesem Gefühl lebe ich gern einfacher wie sonst, schränke aus Neigung meine Bedürfnisse ein. Willst du es wagen, so komm heute Nachmittag um 3:15 Uhr. Gehe unverstohlen der hinteren Tür, welche immer offen ist, herein, laufe leicht und schnell die Treppe herauf wie sonst. Die Tür zu meinem Zimmer wird dir schon geöffnet sein. Die Kinder lernen zu der Zeit im hinteren blauen Zimmer. Träumen möchte ich immer. Doch träumen ist Selbstvernichtung. Selbstvernichtung, Feigheit. Mein Herz sehnt sich nach Wirklichkeit. Eine Angst ist in mir, dass einmal alle Beziehungen zwischen uns aufhören möchten. Wir müssen jetzt vom Schicksal betteln und durch 1000 Umwege einen Faden zu leiten suchen, der uns zusammenführt. Was wird aus uns werden, wenn wir füreinander verschwinden sollten? Das Schrecklichste wäre, wenn es endlich dumpf werden müsste in unserer Brust, unser Leben dahin wäre und doch trostloses Bewusstsein uns übrig bliebe. Ich war einige Male mit den Kindern spazieren. Einmal sah ich am Berge in der Beleuchtung der milden Sonne mein liebes Homburg. Wie segnete mein Aug diese stille Gegend und das unbekannte Stübchen, wo du wohnest. Du kommst also den 1. Donnerstag im Monat, wenn es schön Wetter ist. Geht es nicht, kommst du den nächsten und so immer nur an einem Donnerstag. Du kannst dann auch morgens von Homburg weggehen und wenn es in der Stadt 10 Uhr schlägt, erscheinst du an der niedrigen Hecke nahe bei den Pappeln. Ich werde dann oben an meinem Fenster mich einfinden und wir können uns sehen. Zum Zeichen halte deinen Stock auf die Schulter. Ich werde ein weißes Tuch nehmen. Wenn du nur kommst. Wir wollen jetzt 2 Monate warten. Im Juli könntest du es wohl wagen, an die Hecke zu kommen. Berate dich für die Zukunft mit deinen wahren Freunden. Dich selbst darfst du aufs Spiel nicht setzen. Deine edle Natur darf nicht zerbrechen. Du bist der Welt auch schuldig zu geben, was dir verklärt in höherer Gestalt erscheint. Wenige sind wie du. Handle nur nie aus dem falschen Begriff, du müsstest mir Ehre machen. Deine Liebe ehrt mich genug und wird mir immer genügen. Und nach dem, was man Ehre nennt, verlange ich nicht. Dich ehren große Männer. Das Projekt mit dem Journal scheint mir scheitern zu wollen. Schämen sich denn die Menschen meiner so ganz? Die Berühmten ließen mich stehen. Ich finde keinen Ausweg. Und ohne dich kann ich nichts ausmachen. Was du gut findest, ist auch mein Wille. Die unsichtbaren Beziehungen dauern doch fort. Und das Leben ist kurz. Mir wird kalt. Weil es kurz ist, es verscherzen. O sage, wo finden wir uns wieder? Ich muss dir gestehen, dass ich es nicht ausführen kann, diesen Winter gar nichts von dir zu wissen. Also ist mir eingefallen, dass, wenn du in der Gegend bleibst, du alle 2 Monate den bestimmten Donnerstagabend, 9 Uhr, mit der allergrößten Vorsicht erscheinen könntest. Ich werde dann sehen, dass du noch da und gesund bist. Ich glaube, den Blick deine Gestalt in der Allee zu sehen. Warst du es wirklich oder nicht? Es traf mich wie ein Blitz. Es kam mir vor, als wärst du es wirklich gewesen. Und irgendeine Angst triebe dich zu mir. Du müsstest zu mir. Ich ging ans Fenster und stand mit unverwandtem Blick. Es täuschte mich wieder. Bald sah ich dein Gesicht durch die Büsche, bald lehntest du dich an einen Baum. Ich erkannte das Spiel der Fantasie. Es war, als hätte ich dich umarmen wollen und ein Schatten wärst du geworden. Oh Gott, erscheine mir nicht wieder so. Ich fühlte es lebhaft, dass ohne dich mein Leben hinwelkt und langsam stirbt. Dass wir beide mit unseren besten Kräften vielleicht vergehen müssen, weil wir uns fehlen. Die ganze Gegend ist stumm und leer ohne dich. Und ich bin so voll Angst. Thank you. Wie ist das mit dieser sogenannten Schwäbischen Revolution? Da antworte ich am besten, General Jourdain, als der zuständige Mann. Die Leute hatten sich in Rastatt versammelt, in der Hoffnung, dass da etwas bei diesem Kongress für sie abfiele. Ich habe sehr an Glauben und Mut gewonnen, seit ich von Rastatt zurück bin. Dann habe ich hier ein Flugblatt. Der Zeitgeist gleicht einem Sturm, der alles mit sich fortreißt. Hegel. Wer ist das? Ein Hofmeister. Und Philosoph, Bürgergeneral. Na, wenn schon. Die Deutschen können meinetwegen philosophieren. Revolutionen, auch ihre Beendigung, sollten sie uns überlassen. Bonaparte steht in Ägypten. Die Verbindungen im Mittelmeer sind unsicher. Meine militärische Lage ist schlecht. Die Armeen der Republik werden jede revolutionäre Regung in Süddeutschland ersticken. Und was wird aus den Leuten von Rastatt? Was wird aus Barths, Sinclair, Seckendorf? Ich kenne die Herren nicht. Übrigens hat die Geschichte einen schweren Schritt. Ins abhängige Leben muss ich hinein. Und Kinder zu erziehen ist jetzt ein besonders glückliches Geschäft, weil es so unschuldig ist. Es hat mich bittere Tränen gekostet, da ich mich entschloss, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen. Denn was habe ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen. Das war? Können Sie ihn wirklich nicht brauchen? Barbaren von alters her. Durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden. Tief unfähig jedes göttlichen Gefühls. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ein Nestbeschmutzer. Bei aller Bereitschaft zu verstehen, damit kann auch ich mich nicht abfinden. Ein paar Leute haben ihn aber schon damals verstanden. Die Zensur in Wien hatte übrigens recht, den Verkauf des Buches zu hindern. Wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert und zu solchem Volke kommt. Und dreifach wehe dem, der so wie ich, von großem Schmerz getrieben, ein Bettler meiner Art zu solchem Volke kommt. Und doch hat er so mutig begonnen. Wenn das Reich der Finsternis mit Gewalt einbrechen will, so werfen wir die Feder unter den Tisch und gehen in Gottes Namen dahin, wo die Not am größten ist und wir am nötigsten sind. Bruder Hölderlin, es gibt noch unentdeckte Gegenden in den Gebieten der Dichtkunst. Lass uns auf unversuchten Bahnen sie entdecken. Die Schwinge der Begeisterung trägt früher über Klippen zum Zweck als ängstliche Verlegenheit. Liebster Neufer, wie wir zusammen unseren Weg anfingen, flogen wir oder glaubten doch zu fliegen. Und jetzt wäre es beinahe Not, dass man Sporen und Peitsche brauchte. Freilich werden wir auch so ziemlich mit Stroh gefüttert. Sein Standpunkt war der am weitesten vorgerückte. Aber dort vermochte er nicht zu stehen. Vermochten es nicht andere? Hat man nicht in Weimar und Jena viel gewagt? Gewiss. Auch diese Hofräte und Minister standen an der Spitze ihrer Zeit. Sie waren allein mit sich, sie haben Ekel und Verzweiflung gekannt, sie berieten mit der Zukunft, sie sahen keinen anderen Weg als den ihren. Es graute ihnen vor diesen Naturen, die so empfindlich und unbeugsam waren wie der hier. Wer vermag sein Herz in einer schönen Grenze zu halten, wenn die Welt auf ihn mit Fäusten einschlägt? Fritz, Fritz. Liebste Mutter, Freiheit und Ruhe ist das Einzige, was ich suche und brauche. Sein Blick war aufs Fernste fixiert. Er ließ sich nicht mit Brocken abspeisen. Er war verloren. Es ist doch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht und alle, die den Genius noch achten, die das Schöne lieben und es pflegen. Sie leben in der Welt wie Fremdlinge im eigenen Hause. Sie sind so recht wie der Dulder Ulyss, da er in Bettlergestalt an seiner Türe saß, indes die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten, wer hat uns den Landläufer gebracht? Und kein Ort für ihn? Keine Stelle? Nirgendwo. Kein Mund voll Luft zum Atmen. Liebste Mutter, ich bin unentschlossen, ob ich über kurz oder lang Vikar oder wieder Hofmeister oder Hausinformator werden will. Liebste Mutter, hätte ich mich zu nichts gebildet, als mein Brot zu verdienen auf der Kanzel, die ich nicht betreten mag, weil sie zu himmelschreiend entweiht wird. Freilich, wenn ich das Urteil von Männern und Freunden höre über mich und meine Sache, so möchte ich bei aller Demut doch auch manchmal fragen, warum ich mich in der bürgerlichen Welt so herumbehelfen muss. Liebste Mutter, wenn es Ihnen aber möglich wäre, noch mit einigen Karolinen mir auszuhelfen und mich so vollends sicherzustellen, haben Sie eben jetzt noch Geduld mit mir. Und keine Hoffnung? Doch. Dies ist meine seligste Hoffnung, die mich stark erhält und tätig. Unsere Enkel werden besser sein als wir. Die Freiheit muss einmal kommen. Und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit heiligen erwärmenden Lichte als unter der eiskalten Zone des Despotismus. Wir leben in einer Zeitperiode, wo alles hinarbeitet auf bessere Tage. Ich möchte ins Allgemeine wirken. Und was bleibt noch? Gewissheit im Untergang. Sollte auch mein Inneres nie recht zu einer klaren und ausführlichen Sprache kommen, wie man dann hierin viel vom Glück abhängt, so weiß ich, was ich gewollt habe und dass ich mehr gewollt habe, als der Anschein meiner geringen Versuche vermuten lässt, kann auch hoffen, dass meine Sache auch in einer ungeschickten Ausführung hier und da aus einem ahnenden Gemüte gefasst und gebilligt werde, dass also in keinem Falle mein Dasein ohne eine Spur auf Erden bleiben wird. Pass. Sie sind der Magister Hölderlin, gebürtig von Laufen, von Statur 6 Fuß hoch, braunen Haaren, hoher Stirn, braunen Augenbrauen, braunen Augen, gerader Nase, rötlichen Wangen, mittelmäßigem Mund, schmalen Lippen, braunem Bart, rundem Kinn, länglichen Angesicht, breiten Schultern ohne Gebrechen. Stimmt's? Ja. Sie wollen nach? Bordeaux. Eine Hofmeisterstelle beim hamburgischen Konsul antreten. Sie bleiben ein paar Tage hier in Straßburg. Warum? Wollen sehen, ob weiter nichts dahinter steckt. Bei Ihnen haben sich welche mit unserer Krankheit infiziert. Wir sind Sie so ziemlich los. Wenn Sie weiterreisen dürfen, jedenfalls nicht über Paris. Die Republik braucht Ruhe. Ich bin in Frankreich gewesen und habe die traurige, einsame Erde gesehen. Die Hirten des südlichen Frankreichs und einzelne Schönheiten. Männer und Frauen, die in der Angst des patriotischen Zweifels und des Hungers erwachsen sind. Das gewaltige Element, das Feuer des Himmels und die Stille der Menschen, ihr Leben in der Natur und ihre Eingeschränktheit und Zufriedenheit hat mich beständig ergriffen. Und wie man Helden nachspricht, kann ich wohl sagen, dass mich Apollo geschlagen. Es war mir nötig, nach manchen Erschütterungen und Rührungen der Seele, mich festzusetzen auf einige Zeit. Und ich lebe indessen in meiner Vaterstadt. Die heimatliche Natur ergreift mich auch umso mächtiger, je mehr ich sie studiere. Das Gewitter, nicht bloß in seiner höchsten Erscheinung, sondern in eben dieser Ansicht als Macht und als Gestalt in den übrigen Formen des Himmels, das Licht in seinem Wirken, rationell und als Prinzip und Schicksalsweise bildend, dass uns etwas heilig ist, sein Drang im Kommen und Gehen, das Charakteristische der Wälder und das Zusammentreffen in einer Gegend von verschiedenen Charakteren der Natur, dass alle heiligen Orte der Erde zusammen sind um einen Ort und das philosophische Licht um ein Fenster ist jetzt meine Freude, dass ich behalten möge, wie ich gekommen bin bis hierher. Ich denke, dass wir darum nicht aufkommen, weil wir seit den Griechen wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen. Höre, am 22. dieses Monats ist die Gontar gestorben, an den Röteln, am 10. Tag ihrer Krankheit. Sie ist sich bis zuletzt gleich geblieben. Ihr Tod war wie ihr Leben. Du kennst alle meine Fehler. Ich hoffe, keiner soll mehr eine Misshelligkeit zwischen uns hervorbringen. Ich lade dich also ein, zu mir zu kommen und bei mir zu bleiben, solange ich hier in Homburg bin. Das war der Regierungsrat von Sinclair. Wer ist dieser Sinclair? Als Deutscher und Verehrer eurer kurfürstlichen Durchlaucht fühle und erachte ich mich verpflichtet, höchst in denselben eine sehr wichtige Mitteilung zu machen, die hoffentlich die mörderischen Pläne einiger Schurken zu vereiteln imstande sein wird. Vor einem Jahr trat ich in des Landgrafen Dienste und musste fast täglich mit dem Regierungsrat von Sinclair umgehen. Damals schon sprach Sinclair von weitaussehenden Entwürfen von Deutscher Republik und so weiter. Die Mitteilung, dass er in Rastatt einen Plan zur Revolution Schwabens gemacht und an Barths und Hofacker mitgeteilt habe, erregte meine ganze Aufmerksamkeit. Was? Das sind Barths Großweiß, Harsickendorf, Hofacker. Fahne der Empörung. Briefe an Landauer in Stuttgart. Als ich von dem teuflischen Plan, der die höchste Person eurer kurfürstlichen Durchlaucht selbst betraf, Spuren bekam, entschloss ich mich... Apropos, Sinclairs Kamerad Friedrich Hölderlin von Nürtingen ist von der ganzen Sache ebenfalls unterrichtet. Verhaften! Den Sinclair auf die Solitude! Den jungen Mann, der in Deutschland eine Revolution stiften wollte. Weg mit Bas, weg mit Seckendorf, kreuzweis in Ketten! Mich? Den Regierungsrat von Sinclair? Hat der Kurfürst nach 4 Monaten entlassen müssen. Die Stände wurden unruhig, die Journale schrieben zu viel. Mittlerweile korrigiert Napoleon die Landkarte. Homburg, erfährt man, fällt an Hessen-Darmstadt. Wie rettet man einen schutzlosen Freund? Seine Irrungen haben den Pöbel gegen ihn aufgebracht, dass bei meiner Abwesenheit die ärgsten Misshandlungen seiner Person zu befürchten ständen und, da keine solche Anstalten im hiesigen Lande sind, es die öffentliche Vorsorge erfordert, ihn von hier zu entfernen. Der Notwendigkeit muss ein jedes Gefühl weichen. Der Wagen, Herr Magister. Welcher Wagen? Ich werde es mir auch für die Zukunft zur Pflicht machen, für Hölderlin Sorgfalt zu tragen. Die Umstände erlauben mir jetzt nicht, mich bestimmt hierüber zu äußern. Der Wagen nach Tübingen. Befehl Ihrer landgräflichen Gnaden. Der Herr Bibliothekar muss in Tübingen Bücher abholen. Ich will hierbleiben. Nicht gefackelt. Fort mit ihm. Der arme Hölderlin wurde heute früh weggebracht, um seinen Verwandten übergeben zu werden. Er versuchte mit allen Kräften, sich aus dem Wagen zu werfen. Aber der Mann, der ihn wegführte, stieß ihn zurück. Hölderlin schrie, Haschiere brächten ihn weg und kratzte den Mann mit seinen ungeheuer langen Nägeln, sodass er ganz blutig war. Und das ist also das Klinikum, die Autenriedsche Anstalt? Das modernste, was wir auf dem Gebiet haben. Es heißt, er sei oft ganz in sich versunken, mitunter tobt er freilich. Fatal, ein so liebenswürdiges Talent. Wird man denn mit ihm fertig? Das will ich meinen. Tja, die Wissenschaft. Man legt ihm ein Wams ohne Ärmel an, das man am Rücken verschnürt. So kann da niemand gefährlich werden. Und wenn er schreit, setzt man ihm die sogenannte Autenriedsche Maske auf. Da ist er kaum noch zu hören. Dennoch bleibt ein Verdacht. Da ist doch dieser Narr. Ich brauche Berichte. Euer kurfürstlichen, durchlaucht gnädigsten Befehl an untertänigster Folge habe ich dies in Erfahrung gebracht. Der Stipendiat Hölderlin... Beziehungsweise Hölderle? Beziehungsweise Hölderlin? ...hat in den Klöstern sich immer gut aufgeführt, hat gute Studia exzelliert, sonderlich in der griechischen Sprache, ist an verschiedenen Orten Hofmeister gewesen, aber dadurch von seinem Hauptzweck, dem Studio Theologico, abgekommen, wie er dann sich mit vieler Anstrengung auf Nebensachen gelegt, zum Beispiel auf die Poesie. Wie würden Sie seinen Zustand beschreiben? Er ist abwesend. Nicht hier. Er verneint die Welt, die ihn umgibt. Freilich nicht die, welche sich um ihn kümmern. Und nicht die Natur. Von den Dingen, die ihm am nächsten waren, nimmt er keine Notiz. Er lebt in einer Schwäche, die ihn umpanzert. Furchtbar ist die Unruhe, in der er seine Tag und Nächte zubringt und deren Ursache keiner kennt. Er liebt Kinder. Mutter, der Herr, da hat dich gegrüßt. Nicht mich, dich hat er gegrüßt. Das ist wahr. Warum tut er das, Mutter? Der Herr ist närrisch. Komm nach Haus. Sein kleines Zimmer, an dem er hängt, scheint ihm manchmal noch zu groß zu sein. Als wolle er aus dem Raum, der um ihn ist, zu sich selber flüchten, legte er sich hin. Einmal machte er sich reisefertig. Er wollte plötzlich so schnell als möglich nach Frankfurt. Er dachte an nichts anders. Dann nahm man ihm seine Stiefel weg. Er legte sich für mehrere Tage ins Bett, aß nichts, sprach zu niemand. Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind, ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit, o du Teilhaber meiner Leiden. Ich sende dir anbei ein Wämsle und 4 Paar Strümpf und ein paar Handschuh als einen Beweis meiner Liebe und Andenken. Ich bitte dich aber, dass du die wollenen Strümpf auch trägst, mit der Versicherung, dass ich unverändert verharre, deine getreue Mutter Gokin. Verehrungswürdige Mutter, ihr gütiges Gemüt und ihre so nützlichen Ermahnungen sind niemals ohne Äußerung, die mich erfreut, wie sie mir nützlich ist. Ich habe die Ehre, mich zu nennen, ihren ergebensten Sohn. Reiskosten von Homburg nach Tübingen, 137 Gulden. Vor ein Überrock und Beinkleider samt Macherlohn, 31 Gulden, 30 Kreuzer. Kostgeld im Kliniko, 75 Gulden. Wenn Sie mich belehren, wenn Sie zu ordentlicher Aufführung, Tugend und Religion mich ermahnen, so ist die Sanftmut einer so gütigen Mutter mir nützlich, wie ein Buch sein soll. Ich rechne auf Ihre christliche Verzeihung, teuerste Mutter, und auf mein Bestreben, mich immer mehr zu vervollkommnen und zu bessern. 1808 beliefen sich die sämtlichen Ausgaben vor den lieben Holderle auf 260 Gulden. Dass ich Sie so wenig unterhalten kann, rühre daher, weil ich mich so viel mit den Gesinnungen beschäftige, die ich Ihnen schuldig bin. Ich habe die Ehre, Sie meiner äußersten Hochachtung zu versichern und nenne mich Ihren gehorsamen Sohn. 1809 beliefen sich die Ausgaben bei Zimmer auf 268 Gulden. Mich auszudrücken ist mir so wenig gegönnt gewesen im Leben. Ich empfehle mich Ihnen insofern mit desto getrosterem Gemüte. 1810 beliefen sich die an Zimmer abgeschickten Ausgaben auf 271 Gulden. Dass ich eine Gelegenheit benutzen darf, an Sie zu schreiben, ist mir gar nicht unangenehm. Es sind immerhin Empfehlungen meines von Ihnen abhängigen Wesens und versuche, mein ergebenes Gemüt Ihrer fortdauernden Güte zu äußern, was ich für den Inhalt dieser gewiss nicht ohne Ergebenheit geschriebenen Briefe Ihnen versichern möchte. Nehmen Sie es doch nicht übel, dass ich schon abbreche. 1811 dem Herrn Zimmer vor den lieben Holderlin geschickt, 287 Gulden. Verehrungswürdigste Frau Mutter, ich schreibe Ihnen schon wieder einen Brief. Ich habe Ihnen immer vieles Gute zu wünschen. Ich nehme mir die Freiheit, schon wieder abzubrechen. 1812 wieder dem Herrn Zimmer 266 Gulden. Verzeihen Sie, liebste Mutter, wenn ich mich Ihnen nicht für Sie sollte ganz verständlich machen können, nehmen Sie sich meiner an. Die Zeit ist buchstabengenau und allbarmherzig. 1814 Herrn Zimmer vor den lieben Holderlin bezahlt 255 Gulden. 1815 256 Gulden. 1816 300 Gulden. 1817 308 Gulden. 1818. Wo aber sind die Freunde? Tot und verstreut. Neufer lebt noch. Ein grämlicher Geistlicher. Hat ihn vergessen. Stäublein haben sie wegen jakobinischer Gesinnung verjagt. Er hat sich im Rhein ertränkt. Sinclair ist jung gestorben. Böhlendorf hat sich umgebracht. Seckendorf ist im Krieg gefallen. Schmidt war geisteskrank, ist ins Feld gezogen. Es hat ihn nach Ungarn verschlagen. Hegel und Schelling haben seinetwegen noch korrespondiert, aber sie können einander nicht mehr ausstehen. Hegel hat gerade seine Rechtsphilosophie herausgebracht. Der Stiefbruder Karl. Ja, der? Teuerster Bruder. Ich halte es für meine brüderliche Pflicht, dir ein Exemplar deiner im Verlage Kotters kürzlich herausgekommenen vortrefflichen Gedichte zu übersenden. Die also Uhland und Schwab gesammelt haben. Der erste Gedichtband. Der Verfasser ist jetzt 56 Jahre alt. 20 Jahre ist es her, seitdem man ihn aus Homburg in die Tübinger Klinik gebracht hat. Es scheint ihn gleichgültig zu lassen. Es lässt ihn gleichgültig. So sind nun die Früchte deiner trefflichen Dichtung der Welt erhalten. Und dein Angedenken wird in diesen von jedem tieffühlenden, gebildeten Menschen stets verehrt werden. Schon einige Mal habe ich dich, lieber Bruder, bei deinem lieben Hausherrn Herrn Zimmer besucht. Du wirst dich aber vielleicht dessen nicht mehr genau erinnern. Hölderlin. Holderle. Lieber Hölder. Holderlin. Mein Holde. Hölderlein. Der ist aber ferne. Nicht mehr dabei. Und wer ist da oben? Scardanelli, mit Untertänigkeit. Gehen wir. Es wird dunkel. Ich weiß kaum mehr etwas von ihm, seit ich Deutschland verließ. Gerne weich ich. Ich war die Morgenwolke nur, geschäftslos und vergänglich. Und es schlief, indes ich einsam blühte, noch die Welt. Was wollte ich denn? Was ist mir fehlgeschlagen? Was wird man antworten, wenn du dahin bist? Und die Leute fragen, was hat ihm gefehlt? Scardanelli von Stefan Hermlin. Komposition Kurt Herrlinger. Regie Oswald Döbke. Es sprachen Hannelore Elsner, Margot Leonard, Marianne Moser, Marlene Repan, Karin Schmitz, Gerd Baltus, Rudolf Jürgen Bartsch, Lothar Ostermann, Christoph Quest, Günther Sauer, Raul Wolfgang Schnell, Siegfried Wischnewski, Kai Michael Wolf. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1970.